Hallo in den Süden, hallo in den Norden. Hier ist der Bauer Christian mit seinem Fendt-Wohnwagen. Und ich wollte euch mal von meinem Fendt-Wohnwagen erzählen, damit ihr mal wisst, wie sowas überhaupt aussieht. Es ist nämlich so, ich habe da eine tolle Sachen dran, das habt ihr bei eurem Detlefs gar nicht. Zum Beispiel wird mein Wohnwagen nicht mit Gas geheizt, sondern ich nehme da einen Ballen Stroh, den kann ich da hinten in die Schublade reinschieben und dann wird mit diesem Stroh geheizt. Gibt einen sehr angenehmen Geruch in meinem Fendt-Wohnwagen. Und dann habe ich auch noch eine Odelmaschine dran am Fendt-Wohnwagen hinten. Das heißt, wenn ich 3 Wochen am Campingplatz war, muss ich die Toilette gar nicht ausgießen. Ich kann sie drin lassen. Ich fahre langsam los und hinten die Odelmaschine haut dann alles raus, schön auf den Rasen verteilt, damit der wieder gedüngt ist und schön wieder wächst. Soll ja wieder schön aussehen auf diesem Campingplatz hinterher. Und beim Landwirtschaftsamt war ich auch und habe mir eine Plakette geholt für hinten an meinem Fendt-Wohnwagen. Ich darf jetzt nicht nur 25, sondern 40 Stundenkilometer schnell fahren. Stellt euch vor. Ja, so sieht das aus mit einem Fendt-Wohnwagen. Liebe Grüße in den Süden, liebe Grüße in den Norden, der Bauer Christian.